Der Meister Eder hat seinem kleinen Kobold Pumuckl versprochen, dass sie einmal gemeinsam in den Tierpark gehen. Aber immer ist etwas dazwischen gekommen. Doch eines Tages, es war ein Wochentag, machte er das Versprechen wahr. Warum gerade an einem Wochentag? Ganz einfach. Weil da nur wenige Menschen im Tierpark sind und so der Pumuckl für den Meister Eder immer wieder, wenn sie gerade allein sind, sichtbar werden kann. Und das ist wichtig, denn der Schreinermeister muss doch ab und zu sehen können, ob der Pumuckl noch da ist. Und außerdem ist es ja viel angenehmer, wenn sich die beiden unterhalten können, ohne dass herumstehende Leute den Meister Eder für verrückt halten. Natürlich hat der Herr Eder, noch bevor sie von zu Hause weggingen, dem Pumuckl genaue Anweisungen gegeben. Also, gell, du weißt schon, es gibt harmlose Viecher und gefährliche. Ja, gefährliche. Die Löwen und solche, die kennen keinen Spaß. Nicht, dass du in einen Käfig zum Löwen neckest. Weißt du, also Klabautermänner gehen überall hin, aber niemals zu Löwen in Käfig. Ja, dann ist es gut. Und immer dran denken, wenn wir zwei irgendwo allein sind, dann bist du sichtbar. Und wenn du sichtbar bist, dann kann dir das Gleiche passieren wie ein Menschen auch, gell? Ja, und Menschen können aufgefressen werden? Ja, leicht auch noch. Dann darfst du auch in keinen Käfig von einem Löwen gehen. Weißt du, ich will nämlich kein bisschen, dass du gefressen wirst. Ich auch nicht. Da kannst du dich drauf verlassen, ja. Wir gehen nur zu den ganz kleinen Käfigen hin, mit ganz, ganz kleinen, ganz, ganz harmlosen Tieren. Nein. Zu einem Ameisenkäfig. Nein, das braucht's auch nicht. Nur eins muss man versprechen, du gehst keinen Schritt von mir weg, wenn ich's nicht erlaub, gell? Nein, nicht einen einzigen Schritt. Du, das ist aber sehr nah. Ja, du weißt schon, wie ich's mein. Also ausgemacht. Ausgemacht. Bei gefährlichen Tieren gehe ich nicht nur keinen Schritt weg, sondern noch einen Schritt näher zu dir hin. Ja. Also am besten gehe ich vielleicht sogar gleich, direkt, sofort in deine Manteltasche. Hm? Ja, am besten. Also dann können wir jetzt gehen. Ja, jetzt können wir. Es war sehr aufregend für den Pumuckl. Beim Betreten des Tierparks zog er zunächst vor, in der Tasche sitzen zu bleiben. Aber als sie dann an den Rehen, Hirschen, Gämsen, an den Zebras und Wasserreihern vorbeikamen, war seine Angst weg und sein Entzücken groß. Erst wieder bei den Giraffen schielte der Pumuckl nach Meister Eders Manteltasche. Ui, du, die haben aber so lange Hälse, da muss man ja weit weggehen, damit sie einen nicht fressen. Aber geh zu, die haben die langen Hälse bloß, damit sie die Blätter von den Bäumen fressen können. Die sind ganz harmlos. Also mit so einem langen Hals, da kann man überhaupt nicht harmlos sein. Schon deshalb nicht, weil man mit so einem langen Hals ja überall hinschauen kann. Das ist doch weiter nichts Schlimmes. Stell dir mal vor, du liegst im Bett im ersten Stock. Und da kommt ein Kopf zum Fenster herein, ein Kopf nämlich von einer Giraffe. Möchte wissen, ob das nicht schlimm ist. Es wäre jedenfalls einmal eine Abwechslung. Ja, und wenn sie dir dann alle Blumen vom ersten Stockfensterbrett wegfrisst? Naja, das wäre doch auch nicht das Schlimmste, ne? Also, wenn ich deine Geranien fressen würde, dann wäre das schon sehr das Schlimmste. Es ist nur sehr schade, dass ich Geranien nicht mag. Ja, außerdem ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass Giraffen in der Stadt spazieren gehen. Die sind ja hier gut eingesperrt. Aber wenn mal eine Giraffe so aus sowas herauskommt, dann musst du es mir aber sofort sagen. Ja, dann machen wir im ersten Stock gleich die Fenster zu. Nein, da machen wir was ganz anderes. Weißt du, was wir machen? Wir schlafen in der Werkstatt im Parterre. Da sehen wir dann nur den Bauch von der Giraffe und wissen gar nicht, dass sie so einen schrecklich langen Hals hat. Ja, das macht man ja. Viel wohler fühlte sich der Pumuckl bei den vielen Käfigen mit den Meerschweinchen. Die kleinen Nagetiere gab es in allen Farbschattierungen, von weiß über braun bis schwarz und gefleckt. Nur leider waren die Käfige so übereinander gebaut, dass der Pumuckl nicht in alle hineingucken konnte. Der Meister Eder musste ihn auf seine Hand setzen und überall reinschauen lassen. So, jetzt ist aber genug mit den Meerschweinchen. Sie sind ja nett, aber die wilden Viecher, die sind viel interessanter. Wir waren ja noch gar nicht im Raubtierhaus. Die Löwen zum Beispiel. Ja, aber die Löwen, die kann man ja nicht streicheln. Aber Meerschweinchen, also ich will immer hierbleiben. Na. Die dort oben, guck mal, die dort oben, die habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ja, die sind ja nicht viel anders wie die da unten. Wenn du mich nicht hineinschauen lässt, dann kletter ich selber rauf. Nix wird da geklettert. Ich will aber raufklettern. Also von mir aus. Ja, so, ui. Ui, da oben ist das allerschönste Meerschweinchen von der ganzen Welt. Ja, du, überall ist es weiß und die Augen sind rot und das Schnäuzchen ist rosa und ich will ein Meerschweinchen haben. Na. Hallo, du bitte. Komm mal her. Komm mal her, Schweinchen. Ich will mal dein Schnäuzchen streicheln. Es kommt. Ich habe das Schnäuzchen mit einem Finger gestreichelt. Und das Meerschweinchen, das freut sich genauso wie ich. Schau doch mal. Ja, schon. Aber jetzt ist genug. Nein. Ich will aber jetzt ein Meerschweinchen. Du, jetzt werd nicht ungemütlich, gell? Mir tut der Arm weh. Komm, geh mal zu den Rhinozerossen. Ich mag keine Rosse, ich mag Schweinchen. Geh mal zu den Affen. Ja, die sind viel komischer als die Meerschweinchen. Ich mag aber komische Tiere überhaupt nicht. Also, wenn du nichts sehen willst, dann hätten wir ja gleich daheim bleiben können. Nein, das hätten wir nicht können, weil wir daheim ja gar kein einziges Meerschweinchen haben. Ja, und nie eins haben werden, gell? Schließlich setzte sich der Meister Eder doch durch und sie konnten weitergehen. Wenn er allerdings geahnt hätte, wie viel Aufregung ihm noch wegen Pumuckls Vorliebe für Meerschweinchen bevorstand, wäre er wahrscheinlich länger dort stehen geblieben. So also gingen sie zu den Affen und zu den Löwen, guckten den Eisbären und Seehunden bei ihren Wasserspielen zu. Also wenn ich so scheußlich riechen täte, dann würde ich nicht so brüllen, Löwe. Da muss sich ja jeder Kobold die Nase zuhalten. Wenn ich nicht so ein freier Kobold wäre, dann würde ich sagen, du stinkst, Löwe. Pumuckl, Raubkatzen haben halt so einen Geruch. Aber schau, wie elegant sich so ein Leopard bewegt. Ich kann ja gar nicht schauen. Schau doch hin. Ich kann doch überhaupt nicht schauen, vor lauter Riechen. Siehst du, da könnte ich jetzt stundenlang zuschauen. Ich nicht, weil ich sonst eine ganz zerquetschte Nase bekommen würde. Ja, meine möchte man, du hättest Parfüm erfunden. Nein, das habe ich nicht. Aber wenn wir wieder hierher gehen, dann gießen wir eine große Flasche davon über alle Löwen und Leoparden. Leoparden. Ja, ist ja egal. Ja, jedenfalls über alle Stinkeparden, die es gibt. Naja, also brüllen kann er besser, aber besser riechen kann er nicht. Komm, also gehen wir weiter. An die Meerschweinchen dachte der Meister Eder gar nicht mehr. Er sagte, so, jetzt schauen wir noch die kleinen Bergziegen an. Soviel ich weiß, gibt's da eine Ziegenart, die wird nicht viel größer als du bist. Ach, das ist ja interessant. Ja, und dann machen wir eine Pause, wenn wir jetzt schön langsam die Füße wenden. Nein, ich will aber gar keine Pause machen. Da, schau, da sind's ja die kleinen Ziegen. Und wie sie mir dann springen. Also, wenn denen die Füße wehtun, dann haben sie es aber viel schlimmer als du, ja. Weil ihnen viel mehr Füße wehtun als dir. Allerdings, ja. Du, sag mal, zu was haben die da eigentlich so kleine Hörnchen? Nein. Auf dem Kopf? Das weiß ich auch nicht. Zum Kämpfen vielleicht. Ich weiß es. Zum dran einhalten. Wer soll sich denn da dran einhalten? Ja, der Pumuckl, wenn er drauf reitet. Auf einer Ziege ja, reiten? Eine Ziege. Dich hat's doch wohl. Reiten tut man auf einem Pferd oder auf einem Esel. Ja, die Menschen, aber die Klabautermänner, die reiten auf Ziegen, weil die so kleine Hörner haben, wo man sich richtig fest einhalten kann. Also viel fester als an den Ohren von einem Pferd. Ja, dazu sind ja die Ohren auch nicht da. Ja, aber halt mal das eine kleine da fest. Ja, das da. Ja, schaden kann's ja nix, nicht? Brauch's nicht dazu meckern, zitter ja nix. So, ich hab's jetzt. Jetzt darfst du nachsteigen. Ja, so. Aber schnell, bevor da irgendein Wärter kommt. Ja. So, hups. So. Das hat eine sehr lustige Sprache, so eine kleine Ziege. Ja. Merkst du, wer auf dir reitet? Ja. Das habe ich gut gemacht. Hey, Sie, Herr, was machen Sie denn da? Ich? Sie sehen's doch, ich streichle bloß die Ziege da ein bisschen. Streicheln? Sie halten es ja fest, als wollten Sie es behalten. Nein. Geh, was tät ich denn mit? Nein, ich lass schon aus. Nur, wenn man so eine Ziegen auslässt, dann macht's einen rechten Sprung. Oje, das ist ja wahrscheinlich runtergefallen. Was sagen Sie da? Wer ist runtergefallen? Niemand. Pumuckl, komm, geh mal. Weiter, Pumuckl, geh mal. Der Meister Eder ging mit seinem vergnügt vor sich hin meckernden Pumuckl in das Tierparkrestaurant. Nicht nur, dass er weidlich müde war, er war auch recht durstig geworden. Er bestellte ein Bier. Und man konnte bei ganz genauem Hinsehen merken, dass das Bier auch weniger wurde, wenn der Meister Eder gar nicht davon trank. Dem Pumuckl wurde das Stillsein aber bald recht langweilig. Und die Vorstellung, weiter herumzuspazieren und schließlich doch noch mal zu den Meerschweinchen zu kommen, wurde immer verlockender. So beschloss der Pumuckl, auf Herrn Eders Schultern zu klettern und ihm ins Ohr zu flüstern, dass sie jetzt endlich, endlich hier weggehen sollten. Da merkte der kleine Kobold, dass der Meister Eder am Tisch eingenickt war. Er überlegte eine Weile, dann flüsterte er vorsichtig. Hallo, hallo, nicht schlafen, dem Pumuckl ist es langweilig. Du, hallo. Also entweder wir gehen jetzt oder ich gehe alleine. Jawohl. Hallo. Also wenn du nicht gleich sagst, dass wir hier weggehen, dann glaube ich, dass du mir erlaubst, dass ich ein bisschen alleine, also nur bis zu den Meerschweinchen vielleicht. Erlaubst du es? Also gut, wenn du nichts sagst, dann darf ich. Und dann darfst du auch noch ganz, ganz lange schlafen. Ich komme dann schon gleich wieder her. Ja, also auf Wiedersehen, Wiedersehen. Aber Meister Eders Kopf sank nur noch ein wenig tiefer herunter. Und da beschloss der Kobold, genau das zu tun, was ihm verboten worden war. Einfach wegzulaufen. Anfangs guckte der Pumuckl noch ein paar Mal um, aber dann hüpfte er vergnügt drauf los. Und zunächst war es auch recht vergnüglich. Er kam nämlich gerade bei den Papageien vorbei, als zwei gesetzte Damen vor so einem bunten Vogel standen und den unbedingt dazu bewegen wollten, Lorchen zu sagen. Da konnte es der Pumuckl natürlich nicht unterlassen, sich einen seiner Koboldspäße zu leisten. Wer wird denn so hässlich kreischen? Lorchen, sag mal schön deinen Namen. Lorchen. Alle Papageien sagen Lorchen. Lorchen. Lorchen. Lorchen. Lorchen. Ich weiß bestimmt, dass einige von diesen Papageien reden können. Einer soll sogar Guten Morgen sagen können. Ja, Rösti, ja. Das möchte ich aber gern hören. Ich habe noch nie einen Papagei reden hören. Das ist nur eine Frage der Geduld, Tätchen, weißt du? Man muss es ihnen nur eine Zeit lang vorsprechen. Wir haben ja Zeit, Röschen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Guten Abend. Guten Abend. Hast du das gehört? Ja. Nein, sowas. Guten Abend, Lorchen. Wie geht es denn dem Lorchen? Wie geht es denn dem Lorchen-Papagei? Ein Zicklein. Hm? Ein Zicken. Er beißt gleich. Aber Lorchen, du wirst uns doch nicht beißen. Das tut doch so ein schöner Vogel nicht. Edge, wir kommen mit unserem Finger schon gar nicht so nah an dich heran. Das geht nicht. Du bist ja hier oben auf deiner Stange festgebunden. Was ist denn? Er hat mich tatsächlich in den Fuß gezwickt. Also hör mal, Till, das ist doch unmöglich. Ein Vogel, der da oben sitzt, der kann dich doch nicht da unten in den Fuß beißen. Er hat es aber... Also Tilde, jetzt mach mich nicht rasend. Du weißt, ich kann es nicht leiden, wenn mit dir die Fantasie durchgeht. Ich weiß selbst nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat es gemacht. Und jetzt lacht er auch noch. Der Vogel lacht kein bisschen. Vögel können nicht lachen, Tilde. Also du tust, als wüsstest du immer alles. Nichts weißt du. Vögel lachen eben doch. Bitte, da hörst du's. Er hat dir deutlich geantwortet. Tilde, Papageien antworten nie. Sie können nicht antworten. Sie können nur nachplappern. Ha, war das dann etwa keine Antwort? Das war Zufall. Hey, Sie, Wärter. Ja? Bitte kommen Sie mal schnell. Ja, sind's vielleicht zwickt worden? Man darf nicht zu nah hinkommen, die Papageien haben scharfe Schnäbel. In den Fuß hat er mich gezwickt. Also, Tilde. Ja. Ja, wie sind Sie denn mit dem Fuß da raufgekommen? Ach, meine Schwester hat eine etwas rege Fantasie. Aber sagen Sie, wie viele Sätze kann dieser Papagei sprechen? Der da, gar keine. Oh, er hat aber gesagt, ich beiße in den Fuß. Der da? Ja. Unmöglich. Sagen Sie... Kann ein Vogel lachen? Ja, mei, es kommt halt drauf an, wer vor ihm steht. Ha, also ich verbitte mir Ihre Unverschämtheiten. Tilde, komm, wir gehen. Also, ja, wirklich allein. Also, und nichts für ungut, meine Damen. Wer hat jetzt da eigentlich auf Wiedersehen gesagt? Der Pumuckl war es natürlich und kein anderer. Und nach diesem vergnüglichen Zwischenspiel ist er schnurstracks zu dem Meerschweinchen gelaufen. Aber dort hörte es auf, vergnüglich zu sein. Der kleine Kobold türmte nämlich an den Käfigen hoch, unsichtbar natürlich, um ganz oben zu dem weißen Meerschweinchen mit dem rosaroten Schnäuzchen zu kommen. Und das gelang ihm auch. Er brachte auch noch das Stalltürchen auf, um an das Meerschweinchen heranzukommen und es streicheln zu können. Aber als er das Türchen hinter sich zuzog, blieb er mit dem Jackenzipfel an einem herausstehenden Draht hängen. Und zwar so ungeschickt, dass alles Zerren und Ziehen nichts half. Der Pumuckl hing fest. Ich will weg da! Ich will weg! Weg! Weg! Weg! Oh, das geht nicht! Oh, oh, oh! Ich will weg da! Wenn ich sichtbar werde, dann oh, oh! Ich will mit dir darüber überhaupt nicht mehr sprechen. Zu der Sache ist ja auch alles gesagt. Gehen wir zu den Meerschweinchen rüber. Ich werde sichtbar. Ich spür's. Nein, da gehe ich nicht hin. Ich schaue mir jetzt lieber da drüben die Affen an. Ach, ich mag Affen gar nicht. Aber bitte, du sollst nicht sagen, dass ich nicht auch deinen Vorschlägen folge. Bitte, bitte, bitte. Oh, oh, das ist noch mal gut gegangen. Aber was mache ich nur? Das schnuppert nur nicht so an mir herum, du Meerschweinchen. Ich werde gleich wieder unsichtbar, wenn diese Damen ganz weg sind. Gleich ist's aus mit der Schnupperei. So, jetzt streichle ich dich ein bisschen und dann musst du mir dein Gras hier leihen. Weißt du, wenn Leute vorbeikommen, dann muss ich mich nämlich verstecken. Nein, nicht! Du sollst von dem nicht fressen, sonst reicht's mir nachher nicht mehr zum Zudecken. Oh, oh, lieber Meister Eder, such mich doch bitte ganz, ganz schnell, noch bevor mich andere Leute sehen können und mach mich los, sonst muss ich bei den anderen Leuten bleiben und ich will doch bei dir bleiben. Der Pumuckl befand sich wirklich in einer verzweifelten Lage. Er war so dumm hängen geblieben, dass er sich kaum rühren konnte. Er versuchte mühsam, alles, was an Kohlblättern und Heu herumlag und für ihn erreichbar war, zwischen sich und das Stalltürchen zu stopfen, damit er von außen nicht gesehen werden konnte. Der eingezwickte Rockzipfel allerdings blieb für einen aufmerksamen Beobachter doch sichtbar. Der Meister Eder war kurz nach Pumuckls Verschwinden aus seinem Schlaf hochgefahren. Er griff nach seiner Rocktasche und sie war leer. Hilfesuchend sah er sich um. War der Pumuckl vielleicht auf einem der Stühle neben ihm? Pumuckl? Pumuckl, bist du da? Komm, gib mal Antwort, Pumuckl. Ich kann dich doch hier nicht sehen. Pumuckl! Herrschaftszeiten, wird denn das sein können, dass ich einschlaf? Pumuckl! Wenn ich nur wüsste, wie ich dahinter komme, ob er da ist oder nicht. Fräulein! Zahlen? Nein. Er wird doch nicht weggelaufen sein. Habe ich ihm doch extra gesagt, dass er das nicht darf. Ja, sowas Blödes. Pumuckl. Pumuckl. Was führen Sie denn? Haben Sie einen Hund dabei gehabt? Nein, kein Hund. Aber sagen Sie, ist hier inzwischen irgendwas Seltsames passiert? Da? Na. Was soll denn passiert sein? Ja, wissen Sie, dass plötzlich irgendwo was runterfällt, ohne dass wer dran hinkommt oder irgend sowas. Na, wir sind im Tierpark und nicht im Geisterschloss, Herr. Ja, schon, aber... und zwickt hat sie auch niemand? Also jetzt wär's nicht komisch, ja? Das mag ich nicht. 2,80 Mark macht's. Ja, nix für ungut, Fräulein. Da, geben Sie mir auf 3 Mark raus. Der Meister Eder ging schnell weg und hoffte, dass er, wenn kein Mensch in der Nähe war, den Pumuckl wieder sehen würde. Aber er irrte sich. Er überlegte, vielleicht ritt der Pumuckl inzwischen auf einer der kleinen Bergziegen. Der Meister Eder ging also zu den Bergziegen. Pumuckl, bist du da? Was hast du gesagt? Ob alle Ziegen noch da sind. Warum sollten die nicht da sein? Sagen Sie, ist irgendwas Komisches da bei Ihren Ziegen passiert? Warum? Was soll denn passiert sein? ja, mei, dass eine davon ganz komisch umeinander gesprungen ist oder sowas. Ja, nicht komischer als sonst. Sie, Herr Tierinspektor, ich hätte da eine Bitte. Könnten Sie nicht ein bisschen weggehen von da und mich ein bisschen mit den Ziegen allein lassen? Nein, das kann ich nicht. Ich tue den Ziegen ganz bestimmt nichts. Ich kann nur was besser sehen, wenn Sie weg sind, Herr Tierwärter, wissen Sie? Was können Sie besser sehen, wenn ich weg bin? Ich hab was verloren vorhin. Ich glaub da bei die Ziegen und das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ja, dann kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Pumuckl, wenn du da bist, dann komm jetzt. Bitte, Pumuckl, komm. Der Meister Eder ging schnell weg. Wo sollte er den Pumuckl suchen? In den Gehegen, wo keine Tierparkbesucher standen, war kein Kobold zu sehen. Und wo Leute standen, konnte er ihn ja nicht sehen. Er lief im Sturmschritt von Gehege zu Gehege. Schließlich kam er zu den Affen. Bei den Affen, da könnte der Pumuckl sein, dachte er, und hoffte, dass ihm nicht die Anwesenheit eines Menschen das Sichtbarwerden des Pumuckls vereiteln würde. Doch die Hoffnung war vergeblich. Es standen nämlich die beiden Schwestern vor den Käfigen. Entschuldigen, die Damen, sind Sie schon länger da? Nein, wir sind eben erst hierher gekommen. Aha, dann bleiben Sie auch noch länger da. Also ich an Ihrer Stelle, ich tät mir lieber den Papagei anschauen. Also alles nur das nicht mehr. Also wissen Sie, was der Papagei alles gesagt hat? Guten Abend, hat er gesagt. Und auf Wiedersehen. Ja, sowas können Sie sicher schon sagen, aber sagen Sie, bei den Affen ist Ihnen nichts Seltsames aufgefallen? Ich beiße gleich, hat er gesagt. Stellen Sie sich das vor. Sowas. Was hat er gesagt? Ich beiße in den Fuß, hat er gesagt. Und gekichert hat er. Das war er. Ja, jetzt weiß ich, wo er ist. Seltsamer Herr, dieser Herr. Du bist seltsam, Kilde, ich muss schon sagen. Der Pumuckl war ganz verzweifelt. Denn jetzt kam eine Mutter mit ihrem Töchterchen auf die Meerschweinchenkäfige zu. Der Pumuckl fing regelrecht zu zittern an. Meerschweinchen, bitte knabbere jetzt nicht ausgerechnet an dem Kohlblatt, das mich zudeckt. Hier, da hast du was anderes. Schau, friss schön das da. Ja, schnuppere nur, aber komm nicht mit deinem Bart an meine Nase. Bitte nicht. Mutti, komm, das sind Meerschweinchen. Ich will die Meerschweinchen sehen. Ja, Inge, wir gehen doch überall hin und du kannst dir in Ruhe alles ansehen. Ach, in Ruhe auch noch. Der Meister Eder aber stand vor dem Papageien und wieder hatte er Pech. Der Wärter füllte gerade die Fressnäpfe auf und der Herr Eder konnte nicht sehen, ob der Pumuckl da war oder nicht. Ah. Pumuckl. Nein, Lore heißt der Papagei. So. Pumuckl, wenn du da bist, komm mit. Bittchen. Was meinen Sie? Pumuckl, sag was. Ganz wurscht was. Und wenn er jetzt der Wärter in Ohnmacht fallen soll, tu mir den Gefallen und red was. Sehen's, jetzt hat er Ihnen den Gefallen getan und hat was geredet. Auch wenn der Papagei Lore heißt und nicht Pumuckl oder wie Sie ihn nennen. Dem Meister Eder blieb nichts anderes übrig, als auch da wieder wegzugehen. Denn dieses Auf Wiedersehen war einwandfrei nicht der Pumuckl. Er überlegte, wo war er denn noch nicht gewesen? Und jetzt erst fielen ihm die Meerschweinchen ein. Richtig, die Meerschweinchen hatten den kleinen Kobold ja eigentlich am meisten entzückt. Im Eilmarsch ging der Schreinermeister zu den Meerschweinchen. Als der Pumuckl ihn kommen sah, tat er vor Glück einen Schrei. Und das, obwohl die Inge mit ihrer Mutter ganz in der Nähe standen. Mutti, wer hat denn da geschrien? Das weiß ich nicht. Schreien so Meerschweinchen? Aber nein. Mutti, ich kann die oberen Meerschweinchen nicht sehen. Entschuldigung, hat da wer geschrien? Irgendein Tier, aber nichts Aufregendes. Mutti, schau mal da oben. Nicht nach oben schauen lassen. Ich bin sichtbar. Um Himmels Willen. Was ist denn dort oben? Meerschweinchen mit ganz langen Haaren. Ich bin hier oben hinter dem Kohlblatt versteckt, aber den Jackenzipfel kann man sehen. Mutti, du musst dich hochheben. Ich will ganz oben reinsehen. Du, die Meerschweinchen da unten, die sind viel schöner als die da oben. Schau mal, die ist da an, die ist zum Beispiel. Du siehst ja auch die da oben an. Mutti, fett mich so. Nein. Mei, du wirst ja der Mutti schon viel zu schwer. Du, die Affen da drüben, die müsstest du anschauen. Die sind lustig. Nein, nein, die Affen mag meine Inge gar nicht. Ja, nachher vielleicht die Papageien. Du, da ist einer dabei, weißt, der sagt, auf Wiedersehen, sagt er. Und ich beiß dich gleich, sagt er. Mutti, schau da. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Komm, Inge, jetzt gehen wir zu den Papageien, von denen der Herr erzählt hat. Ja, ja, da gehen Sie hin. Und viel Spaß, recht viel Spaß wünsche ich noch. Dankeschön. Mutti, schau! Ja, ja, wir schauen alles an. Es sind ja so viele Tiere da. Gehen wir auf zu den Häschen? Mach mich schnell los, schnell! Ja, ich bin ja schon dabei. Ich habe ja nichts tun können bis jetzt. So, dann. So, das ist nochmal gut gegangen. Oh, das war aber ganz schrecklich. Ich wollte nur... Du wolltest nur wieder mal nicht folgen. Was ich für eine Aufregung gehabt habe, das gilt ja gar nichts. Also ich... Sag bitte gar nichts. Ich weiß alles ganz genau, was du sagst. Und du hast auch ganz schrecklich recht. Und ich laufe nie mehr davon. Ja. Ganz bestimmt nicht. Ja, wenn du das wenigstens aus der Geschichte gelernt hast. Ja, das habe ich sehr gut gelernt. Sehr gut sogar, jawohl. Und ich habe sogar noch viel mehr gelernt. Das habe ich auch noch gelernt. Und dann habe ich noch... Auf Wiedersehen. Das habe ich auch noch gelernt. Und, ja, jetzt sei und still, dann, die Leute schauen doch schon her. Die dürfen ja herschauen. Ich bin ja jetzt wieder ganz wunderschön unsichtbar.